Ja, hallo und herzlich willkommen zum E-Government-Podcast. Ich bin Thorsten Frenzel und ich begrüße heute alle zur 80. Sendung. Also die 100 rückt näher, noch 20 Stück. Und ich habe heute zwei Gäste im Studio. Einmal den Olli und einmal den Sebastian. Hallo Olli, kannst du dich kurz vorstellen? Tachchen, Thorsten. Danke für die Einladung. Jo, zu mir. Ich bin einerseits in der Strategiegruppe vom Open Government Netzwerk. Das ist das Netzwerk, was eben die Bundesregierung unterstützt, Open Government in Deutschland auszurollen, aber auch eben während ihrer Teilnahme bei der Open Government Partnership. Dann bin ich im Vorstand von Politics for Tomorrow, beziehungsweise vom Trägerverein von Politics for Tomorrow, Next Learning. Das sind Faszinatorinnen und da geht es sehr stark um Methodik. Und zudem bin ich Fellow vom Kompetenzzentrum Kultur- und Kreativwirtschaft des Bundes. Und zu dem ganzen Open-Ding komme ja gar nicht, also weder aus der Verwaltung jetzt noch irgendwo so speziell aus der Politikforschung, sondern ich bin ausgebildeter Journalist und war da auch 20 Jahre lang tätig, sowohl Print als auch Fernsehen. Und sagen wir es mal so, der Journalismus wurde als erstes so von vielen Wandel überrollt und dazu gehörte natürlich auch der digitale Wandel. Und ich habe mir gedacht, ich musste eigentlich mitten rein in die Digitalisierung, kam so zu dem Thema offene Daten, Open Data und deswegen auch ziemlich schnell zum Thema Open Government und habe mich dann intensiv mit Verwaltung befasst und hatte natürlich vorher als Journalist immer wieder Kontakt zu der Verwaltung. Es war total spannend, auch da mal tiefer in diesen Bereich reinzugehen. Und letztendlich sehe ich mich immer noch irgendwie als Journalist, als Einordner, als, ich nenne es Context Broker mittlerweile, so Berlin aus der Fiverr-Plattform, wo es ja auch einen Context Broker gibt, also wo es darum geht, immer wieder Dinge einzuordnen, für Prozesse, für Menschen, für Institutionen. Okay, ja, herzlich willkommen und ich glaube, die Expertise werden wir nachher gleich zu schätzen wissen. Sebastian, hallo, grüß dich, wer bist du? Schön, dass du da bist. Ja, hallo, erstmal Gratulation zur 80. Folge, das ist natürlich schon mal ein Jubiläum. Ich bin nur, sag ich mal, Referent im Bundeskanzleramt, bin dort zuständig für Grundsatzfragen von Open Government und für die Teilnahme Deutschlands an der Open Government Partnership und macht das seit knapp 5 Jahren, in der letzten LP noch im Bundesinnenministerium und jetzt im Kanzleramt und beschäftige mich mit Open Government knapp nicht ganz 10 Jahre und habe das, bevor ich in die Verwaltung gegangen bin, auch schon seitens der Zivilgesellschaft gemacht und das Thema war auch der Grund, warum ich in die Bundesverwaltung eingetreten bin. Und noch hat es mich nicht verlassen, oder ich das Thema, je nachdem. Und freue mich, dass wir darüber sprechen können. Super, schön, dass ihr beide da seid. Und jetzt habt ihr beide schon ganz viel immer wieder Open Government gesagt. Und jetzt will ich einfach mal von euch wissen, was ist denn Open Government überhaupt? Okay, dann schieße ich mal los. Es gibt eine gute Definition oder Arbeitsdefinition vom BMI noch aus Modellkommune Open Government, was ja jetzt auch regionale Open Government Labore ist. Und es ist die Öffnung der Verwaltung gegenüber anderen Sektoren, zivilgesellschaftlichen Sektoren, insbesondere eben der Bürgerschaft, um einerseits in eine andere Form der Teilhabe zu kommen, richtiggehender Zusammenarbeit, und natürlich auch eine andere Form von Transparenz zu schaffen. Und was da auch in dieser Definition eben ganz gut herausgearbeitet wurde, ist, dass es dazu führt und nach meinem Dafürhalten sogar für beide Seiten eine andere Form der Reflektiertheit zu erlangen in dieser Zusammenarbeit. Und insofern ist es schon, also nochmal on top was zur Beteiligung, es ist wirklich was, wo es um Augenhöhe geht, um verstetigte Zusammenarbeit und das sollen eben Kriterien wie auch Transparenz, Partizipation und Rechenschaftslegung und auch die Zuhilfenahme von technologischen Innovationen haben da eine tragende Rolle. Sebastian, hast du da Ergänzungen? Nur weniger. Also wir nutzen sehr oft oder fast ausschließlich die OECD-Definition, die mir persönlich auch sehr gefällt. Die spricht davon, dass Open Government ein Leitbild des Regierungshandelns ist. Das ist mir persönlich auch ganz wichtig, weil es nicht um eine Zustandsbeschreibung geht, sondern um eine Beschreibung des Wies. Also wie handelt die Verwaltung? Und ich habe das jetzt leider nicht vor mir, aber die OECD sagt eben, das ist ein Leitbild des Regierungshandelns, das durch eine Partizipation, Transparenz, Zusammenarbeit zu inklusiven Wachstum, Stärkung von Vertrauen und besseren Handeln beiträgt. Also die malen in der Definition schon ein wenig das, warum machen wir das eigentlich auf? Das ist auch ganz nett. Bei der OECD ist natürlich wichtig, dass auch der Wachstumsgedanke da mitklingt. Aber es geht um Inklusion. Und man sollte vielleicht noch hinzufügen bei der Frage, was Open Government ist. Das ist natürlich ein bewegliches Ziel. Also vor 4, 5, 6 Jahren hätten wir das noch mit ganz anderen Beispielen beschrieben, was dahinter steckt, und der Diskurs wandelt sich natürlich auch. Also das Ganze kommt zweifelsohne aus der Digitalecke, sag ich mal. Was ist durch offene Daten möglich? Was ist durch Online-Bürgerbeteiligung möglich? Aber der Diskurs international hat sich vor allem auch im Rahmen der OGP doch sehr stark gewandelt und ausgeweitet, und ich würde sogar sagen, der Begriff ist in gewisser Weise auch erwachsen geworden. Es geht um jegliche Maßnahmen, die man ergreifen kann, um verschiedenste Aspekte von Offenheit dazu einzusetzen, dass Regierung und Verwaltung besser, effizienter, mehr bürgerorientierter und dergleichen arbeiten und Demokratie stärken und zur Stärkung des Vertrauens beitragen. Und das, wie Olli schon sagte, das sind eine ganze Litanei an möglichen Dimensionen, die das einnehmen kann. Die Klassiker eben Transparenz und Bürgerbeteiligung, aber es fallen auch Bereiche darunter, die Korruptionsbekämpfung und Prävention, Inklusion ist schon genannt worden, die Rechenschaftslegung fällt darunter. Die OGP interessiert sich auch sehr für Gender und Inklusion und Antidiskriminierung. Also das hat sich schon viel, viel stärker aus dieser Digital-Ecke rausbewegt und ist eigentlich für alle Politikfelder relevant. Das klingt sehr umfangreich und mega, mega interessant. Ja, auch für einen E-Government-Podcast, ne? Ja, genau, das auch. Ich meine, das Digitale ist natürlich, kommt schon nochmal irgendwie in der Hinsicht prägend auch auf, deswegen, weil natürlich die Digitalisierung der Welt und vor allem die Vernetzung der Welt zur Netzwerkgesellschaft auch natürlich ein anderes Playingfield geschaffen hat und natürlich auch darauf reagiert werden muss. Ne? Also wenn sich nun mal Informationshoheiten anders verteilen, dann entstehen daraus in irgendeiner Weise Auswirkungen, auf die man adaptiv reagiert in der anderen Art und Weise, wie eben Zivilgesellschaft und Regierung zusammenarbeiten. Und jetzt auch nochmal im globalen Kontext sind die Dimensionen, die auch Sebastian aufgezeigt hat, ja auch nochmal unterschiedlich ausgeformt. Das eine ist ja die Frage, hat man es mit einer Nation zu tun, die noch so quasi in der Staatenbildung oder in der Demokratiebildung sich befindet, dann sind da auch nochmal andere Schwerpunkte als da, wo man sich vielleicht, na, sagen wir mal so, im Demokratieverständnis schon eher in sich ruht, aber dann schon merkt, wie trotzdem auch aus anderen Gründen das Vertrauen zwischen Staat und Zivilgesellschaft immer wieder Pflege braucht, wie in einer Ehe, ne? Und wie bekommt man das hin? Und das sind eben auch eine Theorie, dass eine Zusammenarbeit, und das sagen auch die Sozialwissenschaftler auch in anderen integrativen Bereichen, eben Zusammenarbeit mitunter das integrativste Moment hat und auch das, was am stärksten Vertrauen schafft. Also was ich sehe, ist tatsächlich auch, dass durch die ganze Digitalisierung so eine Form von Transparenz zum Beispiel gerade erst möglich ist. Also man konnte zwar früher alles auch schön aufschreiben, aber es war halt nicht leicht zugänglich. Man musste in irgendwelche Archive gehen und da blättern. Und jetzt durch die Digitalisierung hat man erstmals die Möglichkeiten, hier tatsächlich auch Einsicht zu nehmen und auch tatsächlich schnell und einfach und niederschwellig so eine Transparenz herzustellen. Genau, damit ist einmal ist die Begründung auch für die Herkunft des Ganzen, weil die Digitalisierung es überhaupt uns erst möglich macht, diese Formen der Transparenz, Beteiligung, Informationsteilung, Zusammenarbeit. Und gleichzeitig ist es natürlich eines der wichtigsten Instrumente. Aber ich würde sagen, es ist kein, ich sage jetzt mal, Ausschlusskriterium. Die alten Römer können genauso Open Government machen wie jetzt ein Bürgermeister, der sich hinsetzt und am runden Tisch mit Bürgern redet. Das ist alles eine Form von Öffnung. Die muss nicht per se nur ausschließlich durch digitale Werkzeuge stattfinden. Aber das ist natürlich jetzt gerade in der aktuellen Krise natürlich mehr als sonst natürlich das primäre Mittel, mit dem wir diese Formen der Offenheit herstellen können. Das heißt, Open Government ist tatsächlich auch, wenn ich meine Gemeindesäle öffne und sage, alle Sitzungen sind öffentlich und ich lade alle meine Bürger ein. Also verstehst du das so richtig? Klar, ich meine, ich würde auch sagen, es gibt da jetzt nicht eine Lexikon-Definition, die jeder unterschreiben muss und dann steht irgendwo einer, der sagt, das ist jetzt Open Government und das nicht. Deswegen gefällt mir auch dieser Leitbildgedanke. Also diese Offenheit, die in Open Government drinsteckt, die kann verschiedenste Ausprägungen haben, kann auch rein auf einer Einstellungs- und Mentalitätsebene stattfinden, also offen sein gegenüber Neuem, offen sein gegenüber externer Expertise, aber eben auch, ja, ich lasse mir auf die Finger gucken, als Regierung, als Verwaltung, als Gemeinderat und ich rede mit Leuten, ich gehe auf Leute zu, strecke die Hand aus und wenn ich als Gemeinderat sage, wir tagen jetzt öffentlich, na klar, dann ist das natürlich eine Form der Öffnung. Genau, ein wichtiger Aspekt ist ja auch noch das Themenfeld Open Data als erstens als gemeinsamer, als Referenzraum, informationeller Referenzraum, wo man sagen kann, okay, das ist die Datengrundlage, auch als gemeinsamer Werkstoff, um Dinge zwischen Zivilgesellschaft, Verwaltung und auch Wirtschaft und Akademie zu entwickeln. Aber es gibt einfach auch Sachverhalte, da entsteht tatsächlich die Transparenz erst über die Analysemöglichkeit oder die Betrachtung von Daten. Die sind einfach überkomplex. Da hilft es nicht viel, dass man dann halt irgendwelche Berichte oder sowas hat, sondern da müssen verschiedene Akteure auch nochmal aus ihrer Perspektive einen analytischen Blick auf eine Datenlage werfen. Und insofern ist also Open Data ist nicht nur eine Sache von geteilten Informationen und geteilten Werkstoff für die Zusammenarbeit, sondern tatsächlich auch also ein Deep Transparency Ding, wo man einfach sagt, also auch wie Datenjournalisten arbeiten, den Sachverhalt, den kriegt man echt erst erörtert, wenn man da wirklich einen analytischen Blick auf die Daten werfen konnte. Jetzt habt ihr beide schon die OECD angesprochen und wenn ich mich recht entsinne, kommt das Thema Open Government Partnership auch aus der Ecke, oder? Sehe ich das falsch? Was ist denn das überhaupt? Nee, kommt nicht. Oh, Kopfschütteln, das ist falsch. Nee, also natürlich ist die OECD zum einen deutlich älter und zum einen deutlich größer und anders verfasst. Die OGP ist eine sehr junge Organisation. Die gibt's erst seit 2011. Das ist ein Zusammenschluss von mittlerweile 78, 79 Staaten, die sich eben der Förderung von Open Government verschrieben haben oder beziehungsweise sich dazu verpflichten, das voranzutreiben. Und das ist jetzt keine völkerrechtliche Organisation oder irgendwas, wo man Mitgliedsurkunden enthält, sondern es ist eben ein loser Zusammenschluss. Deswegen sprechen wir von Teilnahme und nicht Mitgliedschaft im Übrigen für die Völkerrechtler unter den Podcast-Abonnenten. Die OGP ist im Wesentlichen eine Plattform, die eine Struktur vorgibt, um Open Government umzusetzen. Also das ist nicht jetzt wie, sag ich jetzt mal, es gibt eine Richtlinie der Kommission und da müssen alle Mitgliedstaaten das umsetzen, sondern die OGP ist eine Struktur, die es dann den teilnehmenden Staaten erlaubt, unter Einhaltung der Regeln dieser Struktur Maßnahmen umzusetzen. Und um's vereinfacht auszudrücken, jeder, der an der OGP teilnimmt, jeder Staat, legt alle 2 Jahre einen nationalen Aktionsplan vor, bestehend aus Selbstverpflichtungen, mit denen Maßnahmen im Bereich Open Government oder zur Förderung von Open Government umgesetzt werden. Und der Clou an der OGP und ist auch wahrscheinlich das Merkmal, dass es von sehr vielen anderen Organisationen unterscheidet ist, dass diese Verpflichtungen bzw. diese Aktionspläne im Austausch mit, in Zusammenarbeit mit, unter Beteiligung der Zivilgesellschaft entstehen sollen. Und die werden dann auch, diese Aktionspläne werden dann auch nicht nur von einem unabhängigen Gutachter der OGP bewertet, sondern auch durch die Regierung selbst. Und durch diesen zweijährigen Rhythmus entsteht, und so ist die OGP angelegt, ein ständiger Lernprozess aus Erarbeitung, Umsetzung und Erarbeitung des nächsten Aktionsplans und offenen Austausch, der quasi zu einer stetigen Verbesserung beitragen soll. So ist das quasi in der Wirklogik der OGP angelegt, also so ein zyklischer Prozess. Meine Kollegin sagt, OGP ist immer. Und das haben unsere Kolleginnen und Kollegen in den Ministerien jetzt natürlich in den letzten Jahren auch gelernt, dass dem so ist. Und damit soll eben dazu beigetragen werden, dass Reformen und Reformer im Bereich Open Government durch Sichtbarkeit, durch politischen Rückhalt, durch fachlichen, auch internationalen Austausch gestärkt werden. Das heißt, die OGP ist so eine Art Hilfestellung für die Teilnehmerstaaten, um die Selbstverpflichtungen umzusetzen, also um transparenter und offener zu werden. Ja, genau. Beziehungsweise je nachdem, aus welchem Blickwinkel man es betrachtet, ist es ein Vehikel, ein Hilfsmittel, eine Plattform oder auch eine Selbsthilfegruppe. Aber es ist jedenfalls, das ist auch das Interessante, auch für die Zivilgesellschaft natürlich, es ist eine Struktur, die auch zu einer Verbindlichkeit führt. Weil es eben nicht dabei bleibt, eine Gipfelerklärung zu verabschieden, sondern man hat mit den Aktionsplänen, mit konkreten Meilensteinen, mit Berichtszyklen einen Mechanismus, der zu einer Umsetzung führt, die zwar jetzt nicht irgendwie sanktionierbar ist, aber man verpflichtet sich als Regierung, das dann auch zu machen und legt auch Rechenschaft ab und es wird einem auch auf die Finger geguckt. Und das macht die OGP besonders interessant natürlich. Genau, insofern ist es eine galante Mischung eigentlich aus Verbindlichkeit und Freiwilligkeit. Also die Größe der Selbstverpflichtung, die ist ja den sich Verpflichten ja überlassen. Und natürlich sind es keine Verträge, die dahinter liegen, aber es entsteht natürlich auch über Öffentlichkeiten, und das ist das Spannende, ne? Also über ein Berichts Wesen, was mit Öffentlichkeit arbeitet, auch so ein latenter Shaming- und Faming-Effekt. Also man will sich ja auch nicht blamieren. Und insofern ist das eigentlich für was, also wo man auch sagen kann, es ist ein Umsetzungsmechanismus, es ist auch ein Mechanismus, um ein gleiches oder ein gemeinsames Verständnis überhaupt zu entwickeln. Also auch das ist ja prozessual wichtig, ne? Weil oft hängen die Dinge ja quasi eigentlich an unterschiedlichen Erwartungen. Und je mehr man praktisch dafür einen Mechanismus hat, wie die Erwartungen sind, desto weniger kommt es ins Emotionale, sagen wir es mal so, oder gibt es irgendwelche Irritationen. Insofern ist es eigentlich eine schöne Sache, die man durchaus auch in anderen Feldern sich denken kann eben. Und ich habe gerade letztens bei der OECD, da ging es irgendwie auch darum, es sind große Beschlüsse zur Landsegregation und dergleichen beschlossen worden, und überall hat man immer das Problem des Operationalisierens, weil man praktisch Beschlüsse fasst, aber den Mechanismus zur Umsetzung und auch zur Sicherstellung des gleichen Verständnisses des Beschlossenen oft vernachlässigt. Und was du vorhin noch ansprachst, ist auch nochmal ein ganz interessanter Aspekt, weil natürlich das in diesem OGP-Teilnahmeprozess angelegte Miteinander zwischen Verwaltung und Zivilgesellschaft natürlich auch ein gewisser beiderseitiger Lernprozess ist, der sich über Zeit gut verbessert, die Zivilgesellschaft, die sich daran beteiligt, lernt mehr über, wie die Verwaltung funktioniert, und die Verwaltung lernt, was die Zivilgesellschaft möchte und wie sie tickt, sag ich mal. Und dieser Austausch auf Augenhöhe ist nicht nur ein Beitrag zum gegenseitigen Lernen, sondern auch ein vertrauensfördernder Effekt, jedenfalls im Ideal. Das ist natürlich kein Prozess, der unbegrenzt skaliert oder in allen Bereichen idealtypisch erfüllbar ist, aber das ist für beide Seiten ein Gewinn. Und der dieser Austausch, der wird natürlich auch nochmal international übertragen. Es ist zwar hinterher nicht das, was in der Presse steht, aber auch der Austausch zwischen den OGP-Teilnehmerstaaten, der Austausch auf den Gipfeln, auf Konferenzen, der Austausch jetzt zwischen Bund und Ländern oder zwischen Ministerien und Zivilgesellschaft, der durch diese OGP-Teilnahme auch ausgelöst wird, auch wenn es vielleicht nicht in der Verpflichtung im Aktionsplan mündet, der ist, da, auch all das ist gewollt und ein Teil dieses Prozesses, und der soll dazu helfen, dass wir bei Open Government vorankommen. Also auf den nationalen Aktionsplan kommen wir später gleich nochmal zu, aber ihr habt jetzt beide ganz oft Zivilgesellschaft gesagt, und ich glaube, das ist ein guter Turn in Richtung, was ist denn das Open Government Netzwerk Deutschland? Olli, ich glaube, da kannst du ganz viel zu erzählen, oder? Also das Open Government Netzwerk Deutschland ist aus dem Arbeitskreis OGP entstanden, der sich früh flankierend zu den Entwicklungen in der öffentlichen, also in der Regierung zwischen den Ländern und dem Bund für die OGP-Teilnahme stark gemacht hat. Und das ist letztendlich eine, wie soll man sagen, ein Netzwerk aus zivilgesellschaftlichen Organisationen wie die Open Knowledge Foundation, Bertelsmann Stiftung ist auch mit drin, war auch ganz früh schon dabei, und Whistleblower Netzwerk, Gesellschaft für Informatik. Man findet die bei uns auf der Internetseite. Das, wo praktisch jetzt noch viel Arbeit reingesteckt werden muss, das sind alles Organisationen, die schon nah eben an diesem Thema waren und sehr früh. Aber natürlich ist gerade die deutsche Zivilgesellschaft eine sehr vitale und auch eine sehr breit aufgestellte. Und gerade aus dem Bereich der Nachhaltigkeitsentwicklung und der Verfolgung der Nachhaltigkeitsziele, der klassischen Bürgerbeteiligung nenne ich das immer. Also wir haben ja auch eine richtige Geschichte der Bürgerbeteiligung in Deutschland, die teilweise, sagen wir es mal so, die neuen Möglichkeiten auch noch nicht so ganz auf dem Schirm hat. Da gilt es noch weiterhin viel Netzwerkarbeit und auch viel Awareness Building, also herzustellen. Kannst du vielleicht was zur Geschichte der Bürgerbeteiligung in Deutschland sagen? Was kann ich mir darunter vorstellen? Was gibt's denn oder was hat denn in Deutschland schon an Bürgerbeteiligung so historisch stattgefunden? Vieles ist nochmal katalysiert worden über Stuttgart 21, zumindest in Baden-Württemberg, und ich glaube auch schon auch ausstrahlend auf den Rest der Republik. Natürlich war Bürgerbeteiligung auch schon viel früher da. Gerade im Bereich der Stadtentwicklung war klar, ich weiß es nicht wann, ob das jetzt Ende der 70er war oder in den 80ern, zumindest von meiner Erinnerung her hatte ich das Gefühl, dass es so in den 80ern alles Fahrt aufgenommen hat, dass man einfach viel intensiver eben Bürger fragt, auf Bürger zugeht, also aufsuchend beteiligt, und das ist ja dann auch wirklich ins Planungsrecht teilweise übergegangen, und dass so eine Kultur entstanden ist, in Planungen, in Stadtplanungen viel früher eben Bürger zu fragen oder überhaupt Bürger zu fragen oder Bürgerinnen. Und insofern hat sich daraus auch eine ganze Wissenschaft ja auch entwickelt in Deutschland, und da gibt es einfach Akteure, die letztendlich in diesem Korridor sind. Und manchmal habe ich aber auch das Gefühl, sagen wir es mal so, die inklusiven Möglichkeiten in der Netzwerkgesellschaft, ne, ob das jetzt irgendwie eine Plattform ist für Wissensmanagement zur Zusammenarbeit oder eben halt das Analysieren von öffentlichen Daten, dass das da noch nicht so auf dem Schirm ist, dass man da noch in einem bewährten, aber klassischen Modus ist. Ich glaube, für Beteiligung und wenn man sich damit befasst, ist eben auch nochmal wichtig zu verstehen, dass das natürlich einerseits ein sehr breites Feld ist, auch wie Olli angesprochen hat, die verschiedenen Formen von Beteiligung, sei es jetzt formalisierte Beteiligungsformate oder solche, die eben auch vorgeschrieben sind, wie eben bei Planfeststellungen, bei Infrastrukturvorhaben und Co. Oder eher informelle, wie du vorhin sagtest, auch in der Gemeinderatssitzung, und die sich öffnet, oder zu informellen fällt zum Beispiel auch, wenn die Bundeskanzlerin mit Betroffenen über die Corona-Krise spricht, ist das ja auch eine Form der Beteiligung, die aber einen informellen Charakter hat. Und dann ist nochmal ein starker Unterschied zwischen den Ebenen. Also während man Bürgerbeteiligung sehr stark und schon sehr lange eben auf der kommunalen Ebene findet, ist sie auf der Bundesebene zum Beispiel nicht sehr stark ausgeprägt, aber trotzdem stärker ausgeprägt, als viele vielleicht wahrnehmen. Wir haben in dieser LP sehr viele Anstrengungen unternommen, um das auch ein bisschen sichtbarer zu machen. Also unsere Kolleginnen und Kollegen zählen allein in dieser LP über 100 Beteiligungsverfahren. Dialoge, die das Umweltministerium zu Maßnahmenplänen macht, Radverkehrswegeplan, das BMVI. Da gibt es unterschiedlichste Vorhaben, die vielfach frühe Beteiligung noch vor Gesetzgebung sind, die Dialogformate sind, die auch von Behörden stattfinden und im Gegensatz eben zu den Formaten, die man eher auf der kommunalen Ebene findet, wo doch eher informell sind. Aber auch da sieht man ja, dass unter anderem auch durch die vom Olli angesprochene Professionalisierung in dieser Branche auch stetig auch so ein Wandel stattfindet und der sich zunehmend auch eben digitaler Mittel bedient, aber das natürlich nicht klassische Townhalls und Co. ersetzen kann oder das, was wir halt vor allem auch auf der Bundes- und Landesebene sehr, sehr stark machen, die klassische Verbändebeteiligung auf schriftlichem Wege, was ja mit einer der ausgeprägtesten Formen der Beteiligung ist. Ganz kurz für die Leute, die es nicht verstanden haben, LP heißt Legislaturperiode. Richtig, genau, die bald zu Ende geht. Die bald zu Ende geht, aber Oliver, du wolltest jetzt gleich was sagen. Ja, ich glaube, dass die Planer in der Verwaltung auch irgendwann mal gemerkt haben, dass die Repräsentanz, also die Räte, auch nur ein Ausschnitt der Gesellschaft sind. Und sagen wir es mal so, es nicht schaden kann, sich einfach noch ein größeres Bild zu machen. Und wenn es nur praktisch wirklich um Wissen oder um Positionen geht. Und das eine ist natürlich, was mich auch immer so bei der Beteiligung, was ich so spannend finde, dass man das immer auch von der öffentlichen Verwaltung erwartet oder von der Verwaltung erwartet. Und ich mich manchmal frage, wo ist denn eigentlich die Beteiligung der Parteien? Ne? In der Repräsentanz. Also wie stark ist es da eigentlich ausgeprägt? Da wird es natürlich oft innerhalb der Partei betrieben, aber auch, ich glaube auch, die Parteien selbst oder die Fraktionen könnten auch viel mehr da sich gehend noch mal ein bisschen stärken, um wirklich Beteiligungsprozesse da aufzusetzen für sich. Ne? Und letztendlich auch da moderne Möglichkeiten zu nutzen, sich als Fraktion ein besseres Bild zu machen. Jetzt sind wir drei, sind natürlich hier in dieser Bubble drin und wir kennen Beteiligungsformate und Beteiligungsmöglichkeiten. Aber unsere Mütter zum Beispiel, wie kriegen die Information, wie man sich beteiligen kann an solchen Prozessen? Also ich bin mir ganz sicher, wenn ich meine Mutter oder meinen Vater frage, die haben noch nie was davon gehört. Warum ist das so? Wenn es schon so viel gibt, warum sprechen wir nicht drüber? Es ist ja was Gutes. Ja, ich denke, dass das für alle Ebenen wahrscheinlich zutrifft, jedenfalls auch nach meiner bescheidenen Fachkenntnis, dass die Öffentlichkeitsarbeit im Vorfeld und im Nachgang an solche Beteiligungsmöglichkeiten nicht den Grad erreicht, den es eigentlich bräuchte. Und auch die Didaktik drumherum und die Aufklärung, wo man sich zu was, aus welchem Grund, mit welcher Auswirkung beteiligen kann und Anstrengungen, um Betroffene zu erreichen, das ist sehr viel Arbeit und das erfährt nicht immer die notwendige Aufmerksamkeit. Also wenn man jetzt irgendwie auf Bezirks- oder Kommunalebene beteiligen möchte, muss man ja eigentlich Leute von Haus zu Haus schicken, zu Veranstaltungen einladen, ein richtiges Marketingbudget anzapfen und Co. Insbesondere um diejenigen zu erreichen, denen das halt nicht wie unsere Generation vielleicht noch tendenziell leichter fällt, danach zu googeln oder sich durch Behördenwebsites zu wälzen. Wir haben jetzt auf Bundesebene angefangen, das ein bisschen zentraler auffindbar zu machen und stupsen auch die Ressorts dazu an, auch die jeweils in ihrem Bereich stattfindenden Beteiligungsformate auch stärker noch an zentraler Stelle auffindbar zu machen, damit man irgendwann schon dazu kommt, nach Betroffenheit, nach Zuständigkeit, nach Thema, vielleicht nach Postleitzahl, sag ich mal, schnell dorthin zu kommen, wo ich mich denn heute beteiligen kann. Und da gibt's schon auch auch im Kontext OZG-Umsetzung und Co. gibt's schon auch Anstrengungen, das für manche Teilbereiche auch schon relativ weit dahingehend umzusetzen. Aber man ist halt sehr schnell in einer ebenen- und ressortübergreifenden Problematik, wo ich als Bürgerin oder als Bürger würde ich halt einfach gerne, was weiß ich, ich gehe auf die Webseite des meines Rathauses oder wo auch immer ich meine nächstgelegenen Zuständigen vermute, sag ich mal, und möchte dann auch relativ gerne, relativ schnell finden, wo ich mich da einbringen kann. Oder es ist eben eine Bringschuld, dass eben derjenige, der beteiligt, auf die Betroffenen zugeht. Ne? Es ist schwierig, weil das erfordert natürlich schon auch viel Leistung, die auch der Einzelne reinstecken muss. Ich lebe in Berlin. Ich kann mich noch an den Entscheid da zur Bebauung des Tempelhofer Feldes erinnern. Da kriegt man natürlich ein hochamtliches Briefchen mit Bebauungsplan und Co. Aber da sind wir schon bei einem direktdemokratischen Element. Und wenn wir über Beteiligung sprechen, sind wir davon eigentlich noch sehr weit entfernt. Ja, es kommt drauf an, wie man Beteiligung sieht. Man sollte das vielleicht schon in Abstufungen sehen. Also eigentlich beteiligen sich ziemlich viele Menschen. Sie beteiligen sich auf Social Media, indem sie zum Beispiel eine Meinung abgeben. Und selbst wenn diese total hoch emotionalisiert und unproduktiv ist, ist es in irgendeiner Weise Beteiligung. Insofern, dann gibt es aber Beteiligung, wo wirklich eine Spezialisierung entsteht, wo sich Bürgerinnen in ein Thema reinfuchsen. Das ist aufwendig. Das hat dann oft damit zu tun, ob man persönlich betroffen ist. Als Bürgerin oder als Unternehmer. Unternehmer haben das oft verstanden, dass sie in irgendeiner Weise zu einem bestimmten Zeitpunkt sich einbringen müssen, um eben mitzugestalten, damit es auch für sie okay ausgeht. Bei Bürgerinnen ist es halt so, dass sie natürlich auch mit ihrer Zeit haushalten. Ich meine, das ist halt nicht einfach sporten gehen oder aufs Konzert gehen. Also das ist auch nochmal irgendwie ein Zeitaufwand, wenn man intensiver sich einbringen will. Dann ist die Frage, bringt man sich nur für sich ein, weil man selbst betroffen ist, oder kann man Empathie entwickeln, um sich für einen ganzen Stadtteil oder für eine ganze Stadt einzubringen oder auch für eine ganze Nation, obwohl man jetzt nicht direkt davon betroffen ist. Das sind aber Dinge, die erst entstehen müssen, die aber nur dann entstehen, wenn dazu auch eine bestimmte Grundbildung vorhanden ist. Da finde ich, kann man nur appellieren, den Gemeinschaftskundeunterricht oder wie man das heute nennt, wieder zu stärken. Und ich habe auch klingeln hören, dass Rheinland-Pfalz da wieder stärker werden will. Ich weiß nicht, wie es mit den anderen Bundesländern ist. Und indem man den Menschen Zeit einräumt. Vielleicht ist einfach auch Beteiligung, Zusammenarbeit, Co-Kreation, vielleicht ist Open Government auch irgendwas, was uns in einer Zeit einer stärkeren Automation gesellschaftlich beschäftigen wird. Und zwar sinnvoll beschäftigen wird. Also soweit sollte man das schon sehen. Und da ist es auch eine Abstufungssache, ist es okay, auch zu akzeptieren, dass Leute einfach nur eine Meinung irgendwo loswerden wollen oder einfach nur ein Ja oder Nein wo klicken wollen oder dass sie sich irgendwie elaborierter einbringen. Alles ist gut. Und das ist das, was uns, sagen wir es mal so, die Netzwerkgesellschaft erlaubt, das viel besser abzuschichten und zu verwerten oder auszuwerten. Jetzt mache ich hier mal einen kleinen Cut und gehe nochmal zurück auf den Anfang, wo wir ja schon über den nationalen Aktionsplan gesprochen haben. Hier werden ja ganz konkret Maßnahmen dargestellt, wie Deutschland sich hier zumindest auf Bundesebene aufstellen will in den nächsten 2 Jahren. Sebastian, kannst du was dazu sagen, was der nationale Aktionsplan aktuell ist und beinhaltet vielleicht sogar? Ja klar, also der zweite nationale Aktionsplan, der von 2019 bis jetzt diesen Sommer läuft, der beinhaltet 8 Verpflichtungen des Bundes und 5 Verpflichtungen von 3 teilnehmenden Bundesländern und beinhaltet beispielsweise Maßnahmen wie die Umsetzung regionaler Open Government Labore, zu denen wir auch gern noch kurz kommen können. Oder das Auswärtige Amt beispielsweise hat eine Teilveröffentlichung seines politischen Archivs hier vorgebracht. Es gibt Verpflichtungen, die Rahmenbedingungen für Open Data zu verbessern und diverses, was mir gerade jetzt nicht nicht einfällt. Aber das Schöne ist, weil Olli hat das ja eingangs auch kurz geschnitten, das haben wir gar nicht so richtig ausgebreitet. Das ist alles völlig transparent. Also man kann im Netz sowohl sich angucken, die Berichte, die Aktionspläne, die Eingaben der Zivilgesellschaft, die Reaktionen der Ressorts auf die Eingaben der Zivilgesellschaft, die Fortschrittsberichte, die Gutachten der OGP und wir haben unter open-government-deutschland.de auch dafür eine Internetpräsenz eingerichtet, wo man sich auch, sagen wir mal, die von offizieller Seite informieren kann. Die OGP hat selber auch eine Webseite, wo man sich auch Verpflichtungen übrigens der anderen Teilnehmerstaaten bis auf die Meilensteine heruntergebrochen ansehen kann. Was ist noch in unserem aktuellen Aktionsplan? Ich würde einfach dazu einladen, sich den einfach mal runterzuladen. Der hat auch eine schöne Einleitung, wo wir versucht haben, auf vielen Seiten auch mal ein bisschen aufzuschreiben, was denn schon so an Open Government passiert in unterschiedlichen Bereichen. Gerade das ja eine Frage ist, die sich für uns ja stellt, weil wir ja kein englischsprachiges Land sind. Es findet ganz viel Open Government statt, aber das heißt natürlich nicht so. Deswegen wollten wir das da auch darstellen. Also auch das findet sich in dem Aktionsplan. Und eben, wie gesagt, von 3 Bundesländern, die sich beteiligt haben, auch Maßnahmen. Schleswig-Holstein hat dann einen Beitrag zu Open Source Software. Nordrhein-Westfalen hat sich unter anderem vorgenommen, ein Open Government Siegel zu entwickeln. Und der Freistaat Sachsen entwickelt sein Beteiligungsportal weiter und ist auch bestrebt, dass andere Länder das ebenfalls nutzen. Das fällt mir da jetzt noch ein. Bevor ich jetzt an Olli übergebe, ich werde natürlich das alles in den Shownotes verlinken. Also wenn man das in seinem Podcast-Player sich anschaut, findet man das in den Shownotes. Kurzer Hinweis, auf Spotify gibt es das nicht. Gibt es nur, wenn man es in einem Podcast-Player anhört. Aber Olli, jetzt bist du dran. Ja, also das Schöne ist, also es kann ja auch Vorschläge geben eben aus der Zivilgesellschaft und so war das sogar die letzten 2 Mal auch, sagen wir es mal so, diesmal ist die Bundesregierung richtig proaktiv vor die Klammer gegangen mit vielen eigenen Vorschlägen. Wir haben auch wieder gesammelt, das ging wirklich auch von ein Repository für die Open Source Software, die zum Beispiel im digitalen Ehrenamt entwickelt wird, damit auch in der Verwaltung da eine stärkere Sichtbarkeit entsteht, bis hin zu, welche Rolle können Disposable IDs bei selbstsouveränen Identitäten für Open Government spielen. Also da sind unterschiedliche Vorschläge drin, die auch da auch erst aufgegriffen werden können oder auch erstmal ruhen können. Es geht auch um Wissensmanagement. Und das Interessante auch nochmal, das hatten wir auch vorhin noch nur gestriffen bei der OGP, ist, dass dann auch Datenbanken aufgefüllt werden mit den nationalen Aktionsplänen, mit den Inhalten dieser und wie auch die Umsetzung sind. Und das ist auch nochmal spannend, weil wir ja gesprochen hatten über diesen Umsetzungsmechanismus, wie da einerseits Wissensmanagement ist, aber halt Datenbanken tatsächlich auch eben ja diese Verbindlichkeitsmomente herstellen können, die auch analysiert werden können. Und das ist jetzt auch nochmal die Frage, um oft mal auf die regionalen Open Government Labore zu kommen. Danke, Sebastian, weil das ist nämlich ein wichtiger Aspekt. Da haben wir ja ein schönes Versuchsfeld für kommunales Open Government aus dem 2. Nationalen Aktionsplan. Und wir haben jetzt quasi einen Mechanismus bei der OGP für die nationale Ebene. Und interessant wäre praktisch, wie man auf der regionalen Ebene, also auf regionaler und auf Projektebene, es schafft, auch einen Mechanismus zu entwickeln, der anschlussfähig ist, eben an den größeren Mechanismus der OGP, bis hin zu den Messbarkeiten und welche Indikatoren zieht man da heran, welche Werte legt man an. Und da sind wir auch gerade bei den regionalen Open Government Laboren dabei, uns darüber ordentlich den Kopf zu zerbrechen. Das ist spannend. Und ansonsten sind 13 Kommunen, die vom BMI gefördert sind, eben für unterschiedliche Themenfelder, die sie eben eingereicht haben, um dort auch Open Government in den Projekten zu erforschen, um das zu fördern. und auch zu gucken, kann man das ein bisschen typisieren? Gibt es vielleicht da auch schon, sagen wir es mal so, Best Practices oder Standard Vorgehensweisen, die man anwenden kann? Das ist aus Bule finanziert, also Bundesförderung ländliche Entwicklung. Entsprechend hat es einen starken Bezug zum ländlichen Raum und auch da zu Strukturwandel. Das hat letztes Jahr im Sommer begonnen. Auch Corona-bedingt ist es noch in der Anlaufphase. Es geht auch eine Zeit lang und ich bin ziemlich gespannt, was da für Erkenntnisse rauskommen. Das geht übrigens, ist übrigens in gewisser Weise auch ein Folgeprojekt der Modellkommunen Open Government aus der letzten LP. Ich nehme nur mal LP. Und die haben übrigens ganz tolle Ergebnisse produziert. Also wenn man sich als Kommune dafür interessiert für das Thema, kann man sich deren Projektbericht und ich glaube Handlungsempfehlungen, Kochbuch, wie auch immer man es nennt, viele, viele Seiten mit großartigen Beispielen und Erfahrungen dieser Kommunen, die da mitgemacht haben, die sich das selbst erarbeitet haben. Also das entstand auch alles aus diesen Projekten raus und die Erfahrungen fließen natürlich jetzt auch in dieses Projekt mit den regionalen Laboren ein und da ist mittlerweile auch eine sehr, sehr informative Webpräsenz darum herum entstanden. Open Government Kommunen, das kann dann auch in die Shownotes, wo man sich als Interessierter auf der Kommunalebene auch sehr gut informieren kann. Und meines Wissens ist gerade auch dieser Informationsaustausch und voneinander lernen auch nicht ganz auf die Laborteilnehmer beschränkt, sondern die arbeiten quasi auch im Offenen, leben das also auch und man kann das auch mitverfolgen und natürlich zu denen Kontakt aufnehmen und davon natürlich auch profitieren von den Ergebnissen, die aus diesem Laborprojekt entstehen. Es entwickelt sich allmählich zu einer Plattform, sehr spannend. Und auch nochmal zu den Resultaten aus Modellkommunen Open Government. Diese Definition, von der ich sprach und die ich wirklich von der Wesensbeschreibung, sage ich mal, recht zutreffend finde, weil man sich da Mühe gemacht hat, wirklich verschiedene Wesensmerkmale von Open Government auf kommunaler Ebene, aber ich finde auch übertragbar auf die Ebenen drüber zu beschreiben. Ja, die ist sehr schön geworden und ist eben aus dem Projekt selber entstanden. Das macht die Definition, finde ich, nochmal besonders charmant, weil sich die Kommunen das eben selbst erarbeitet haben. Wie kann ich mir so ein Labor vorstellen? Naja, also das ist... Ich war noch in keinem... Das reicht von einem Umsetzungsprojekt zur Entwicklung eines Braunkohlegebiets, in dem Fall sogar ein ganz bekanntes, Hambacher Forst, und den angeschlossenen Kommunen oder der angeschlossenen Kommune bis hin zu länderübergreifend auch am Oberrhein, auch mit Kehl und Lörrach zusammen. Oder eben im Osten verschiedene Projekte. Also da sind unterschiedlichste Sachen eben dabei. Also in Rhein-Neckar zum Beispiel geht es darum, also die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen tatsächlich in Regionalentwicklung als Metrik oder als Orientierung zu implementieren. Und wie kommen wir da eigentlich hin? Weil letztendlich ist es ja ein gemeinsames Verständnis, was entwickelt werden muss von der erstens lokalen Nachhaltigkeit, aber auch von dem, welche Wirkung eine Region auf eine globale Nachhaltigkeit hat. Und da merkt man auch im Prozess, wie schwer das ist, das auszutarieren oder wie oft dann doch ans Regionale gedacht wird, also auch in der Bevölkerung, und wie schwer es manchmal fällt, quasi immer die Dinge oder eigenes Handeln und eigene Entwicklung im globalen Kontext zu sehen. Genau, also das sind ja 13 Labore, die machen alle was Unterschiedliches und der Laborcharakter ist natürlich, findet sich natürlich sowohl wieder als Ort für Zusammenarbeit oder Experimentierraum im physischen Sinne. Also es geht sowohl um tatsächliche Labore, sag ich mal, oder Räume, aber auch im übertragenen Sinne. Also das ist, das deckt quasi verschiedene Formen von dem ab, was man sich jetzt als Labor vorstellen könnte, wo eben Verwaltung, Zivilgesellschaft, Wissenschaft und Bürgerinnen und Bürger zusammenarbeiten und da eben partizipativ, wie Olli sagte, an unterschiedlichsten Themen arbeiten, die mehr oder weniger Digitalbezug, mehr oder weniger Regionalentwicklungsbezug, Stadtentwicklung kann das sein, Demokratieförderung, Infrastrukturfragen, Verwaltungsmodernisierung, verschiedene Sachen fallen da drunter. Also ich finde das höchst spannend, weil da, also wir sagen immer, die Musik bei Open Government spielt ja vor allem dort, wo ich näher an Bürgerinnen und Bürger rangehe und wo Probleme vor Ort gelöst werden sollen. Und das ist in dem Fall natürlich besonders interessant, wenn es regionaler wird. Also wenn nicht nur ein zivilgesellschaftlicher Akteur auf einen Verwaltungsakteur trifft, sondern wenn wir hier von Verbünden, von Regionen, von Gebieten reden, da, wo auch eine gewisse Inklusion auf der thematischen Ebene stattfinden kann. Also es haben ja unterschiedliche Kommunen in einem Gebiet, die haben ja alle die gleichen Probleme. Warum sollte man die nicht alle bei einer gemeinsamen Lösungsfindung beispielsweise anbinden? Und warum sollte nicht der Einwohner der von der einen Kommune auch bei Problemlösungsaspekten von der anderen Kommune teilnehmen, die in der gleichen Region liegt? Also das hilft auch viel mehr für die Übertragbarkeit und Skalierung von Lösungen. Also wir haben uns nach dem Abschluss dieses Modellkommunenprojekts natürlich gefragt, wie kriegt man diese tollen Erkenntnisse denn jetzt in die Breite? Und vor der Frage stehen wir natürlich in gewisser Weise heute immer noch. Die paar Kommunen, die da mitgemacht haben, haben großartige Arbeit geleistet, aber man kann natürlich jetzt nicht mit dem Finger schnippen und diese Lösungen in allen Kommunen platzieren. Aber dieser Weg, jetzt erstmal das auch auf die Regionen auszudehnen, ist natürlich ein sehr wichtiger und guter Schritt. Vielleicht greifen das beim nächsten Mal weitere Regionen auf, vielleicht greift eine Landesregierung das mal auf und möchte das ausrollen. Akteure, die so eine Mittlerrolle spielen, die Gemeindebund, Städtebund, dergleichen Akteure, die sind natürlich interessante Adressaten auch von solchen Lösungsvorschlägen, weil Probleme, die Kommune A hat im Süden, kann natürlich Kommune B im Norden genauso haben. Und dadurch, dass man sich so stark eben mit dem ländlichen Raum befasst oder auch mit der Beziehung zwischen urbanen und ländlichen Raum und es um den Abbau von Disparitäten geht, es hat ja vieles eben zu tun mit den gleichwertigen Lebensverhältnissen, die geschafft werden wollen. Und das ist ja nicht nur was man hier aus dem Grundgesetz zieht in Deutschland, sondern es ist ja was, wie man auch global ein Verständnis langsam oder schneller entwickeln sollte. Insofern sind die Labore auch, finde ich, thematisch an was ganz Gutem dran, wo wir eigentlich langfristig noch so viel Bedarf an Gütern und Interessenausgleich haben. Und der muss halt nun mal offen, transparent und halt wirklich auf gemeinsamen Grund passieren. Das ist ja nichts, was man wirklich so verordnen kann, sonst kriegen wir halt einfach Fliehkräfte. Und insofern ist das einfach ein super passendes Thema auch zu Open Government. Also dass diese Befassung mit diesen ländlichen Räumen und den urbanen Räumen und den Disparitäten. Und ist das jetzt dann schon dieses OGP Local, von dem ihr auch gesprochen habt? Das ist wieder was anderes. Okay, dann erzählt mir doch mal, was OGP Local ist. Ja, also man muss ja dazu sagen, die OGP hat ein Regelwerk für Teilnehmerstaaten, aber hat seit ihrer Gründung keine Lösung oder keine Vorgaben, wie man jetzt damit umgehen kann, dass eben auch Aktivitäten passieren, die eben nicht auf der Zentralstaats- oder wie bei uns föderalen Ebene stattfindet. Deswegen hatte die OGP schon vor einigen Jahren ein Pilotprojekt gestartet, um kommunale Akteure einzubinden und mal zu testen, auf welche Art und Weise man denn auf der Ebene dieses OGP-Prinzip mit den Aktionsplänen und dergleichen, wie man das auf unteren Verwaltungsebenen ebenfalls anwenden könnte. Und das stieß auf sehr gute Resonanz und man hat da viel daraus gelernt und hat sich entschlossen, das als regelmäßiges Programm quasi zu verstetigen. Und das ist jetzt OGP Local. Man muss jetzt natürlich dazu sagen, dass der Begriff Local aus Sicht der OGP quasi alles ist, was unterhalb der Nationalstaats- oder Bundesebene stattfindet. Und witzigerweise ist eben Schottland genauso ein OGP Local Teilnehmer wie jetzt fällt mir gerade keine Stadt ein, aber ihr wisst, was ich meine. Das ist quasi für OGP alles local. Die Schotten schmunzeln, sind aber trotzdem sehr stolz, dass sie da dabei sind, weil sie natürlich hier auch gerne ein bisschen in Konkurrenz treten gegenüber den UK, die eben auch OGP-Teilnehmer sind, aber eben auf der Nationalstaatsebene. Und was dieses OGP Local Program nochmal von dem normalen OGP-Teilnahmeprozess unterscheidet und besonders interessant macht, ist, dass es unabhängig von dem nationalen OGP-Prozess stattfindet. Das heißt, man kann sich als Kommune, als Kreis, als Bundesland für dieses OGP-Local-Program bewerben und das hat nichts damit zu tun, was wir jetzt seitens des Bundeskanzleramts organisieren in Richtung des nationalen Aktionsplans. Kann natürlich da Synergien haben, aber ist erstmal völlig davon losgelöst. Und was zusätzlich interessant ist, dass dieses OGP Local Program viel mehr als die Struktur für die Nationalstaaten eingebettet ist in Tandem- und Learning-Programme, die nicht Local Program-Teilnehmern auch offen sind gegenüber. Also da hat man nochmal auch aus diesen vergangenen 10 Jahren OGP schon mal gleich gelernt und hat diesen Peer-Learning, diesen Austauschfaktor und diesen Betreuungsfaktor, den es einfach auch braucht, der ja schon immer in der OGP angelegt war, hier gleich in gewissermaßen formalisiert. Und da gibt es zum Beispiel jetzt eine Webinarserie zu unterschiedlichsten Vorhaben zu Open Government, die in diesen OGP Local Projekten über 50 an der Zahl sind es stattfinden und an denen kann jeder teilnehmen. Also das ist nicht mehr auf diese Teilnehmer selbst beschränkt. Aber das ist quasi die Fußnote. Für dieses Programm muss man sich halt bewerben und ob man daran teilnehmen kann oder nicht, ist halt nicht grundsätzlich gegeben, weil das natürlich nicht unbegrenzt skaliert. Also man kann nicht alle Kommunen der Welt in diesem Programm teilnehmen lassen. Aber die OGP hat vor, regelmäßig eben neue Bewerbungsaufrufe zu starten und so besteht auch regelmäßig wieder die Chance, was wir uns natürlich auch wünschen würden, dass es vielleicht auch mal Local Program Teilnehmer aus Deutschland gibt, was nämlich bislang nicht der Fall ist. Ja, und das hat ja auch einen Grund, warum die OGP da sich jetzt gerade so im Kompetenzaufbau reinhängt, weil sie kann natürlich nicht für jeden Local perspektivisch einen unabhängigen Wissenschaftler dazustellen. Also und das merkt man schon im Bewerbungsverfahren, das letztendlich parallel läuft für eine lokale Entität, ob das jetzt eine Region ist oder eine Stadt. Es muss die Zivilgesellschaft sich genauso bewerben wie die Verwaltung. Das sind zwei. Müssen sich absprechen und reichen im Grunde, sind zwei verschiedene Fragenkataloge und reichen das auch ein. Und damit soll sichergestellt werden, dass überhaupt auch eine Belastbarkeit dieser Beziehung da ist für einen Prozess, für einen Aktionsplan beispielsweise und auch, sagen wir es mal so, die Grundlage so solide wie möglich ist, sich gegenseitig eben auch auf die Finger zu schauen und das ist das eine. Dass es überhaupt auch local gibt, ist ja in meinen Augen relativ logisch, weil ich meine, gerade in föderal verfassten Nationen kann man natürlich schnell fragen, wie viel Open Government oder OGP ist denn eigentlich in der Nation drin, wenn das draufsteht. Ne? Wie viel OGP ist in Spanien oder in Deutschland drin, wenn OGP draufsteht? Ne? Weil natürlich eben die föderalen Strukturen anders als in nicht föderalen Staaten auch das Thema nicht oder OGP da nicht so einfach transmittieren auf die lokale Ebene. Insofern ist es auch klar, dass man auch versucht, diesen Raum von der OGP aus zu eröffnen und da eine Teilnahme zu ermöglichen und so. Und ich meine, das ist auch nochmal spannend, weil da natürlich auch viel Lebenswirklichkeit ist im Lokalen. Es sind beides zwei echt spannende Dimensionen. Das eine ist ja quasi wirklich so Gesetzgebung und Ding. Und das andere ist quasi, ist ja praktisch der Bereich, ja, wo man sich halt auch im Zweifelsfall über den Weg läuft, ne? Eben auf der kommunalen Ebene. Und da umso mehr die Sorge getragen werden soll, dass man eben gute Formen findet, gemeinsam zu gestalten. Also ich könnte jede Wette eingehen, dass die meisten der deutschen Kommunen noch nie was davon gehört haben. Wäre das nicht ein Thema für die Spitzenverbände, für die kommunalen Spitzenverbände, genau dieses OGP Local hier zu supporten und bekannt zu machen und vielleicht auch Netzwerke zu bilden? Ja, also wir, ich kann nicht sagen, dass wir mit allen sprechen, aber wir versuchen es und das es wäre auch in unserem Sinne, dass die Spitzenverbände da auch mit einer Rolle spielen, aber natürlich kann man jetzt ohne ein großes Marketing Vorhaben, das uns jedenfalls derzeit nicht zur Verfügung steht, jetzt nicht als Bund mit dieser, sag ich mal, frohen Kunde, dass es dieses Programm gibt, auf viele, viele tausend Kommunen zugehen. Deswegen sprechen wir auch in erster Linie auch sehr aktiv und sehr intensiv mit den Ländern mittlerweile und wollen auch sämtliche Multiplikatoren, zu denen natürlich auch die Spitzenverbände in erster Linie gehören, mit Know-how ausstatten. Wir versuchen auch, soweit es uns möglich ist, OGP-Infomaterialien ins Deutsche zu übersetzen. Dazu gehören die Bewerbungsunterlagen für OGP Local, obwohl die Bewerbung dann aber auf Englisch stattfinden muss. Aber die Informationen haben wir zum Beispiel auch übersetzt. Das gehört damit dazu. Und genauso ist es natürlich für uns wichtig, dass wir vorab immer kommunizieren, ja, es gibt damit jetzt zwei Möglichkeiten, sich in diesem OGP-Kontext zu engagieren. Also es gibt den nationalen Aktionsplan und es gibt aber unabhängig davon OGP Local. Und es mag für manche interessanter sein, das eine im Gegensatz zum anderen vorzuziehen. Es mag aber auch Vorhaben geben, da lässt sich das beides miteinander verknüpfen. Und das kann dann natürlich auch noch besonders interessant sein, weil ich durch den nationalen Aktionsplan eine Sichtbarkeit in Deutschland kriege und über das OGP Local Program eingebettet bin in diese Peer-Learning-Struktur, die wir im Kontext des nationalen Aktionsplans so nicht mit anbieten können und die OGP dafür auch nicht anbietet, aber über das OGP Local Program schon. Also die kommunalen Spitzenverbände könnten sich da schon mehr reinhängen. Vielleicht unken die auch so ein bisschen wegen dem Thema Open Data. Das steckt nun mal halt auch in Open Government stark mit drin, ne? Und das ist natürlich auf kommunaler Ebene umstritten, was aber viel damit zu tun hat, dass die Kommunen sehr unterschiedlich auch in ihrer Stärke sind und die kommunalen Spitzenverbände vertreten sehr unterschiedlich starke Kommunen. Das muss man natürlich auch im Kopf behalten. Insofern haben sie natürlich eine Verantwortung und was das Thema Open Data angeht, bin ich ja eh der Meinung, wir müssen eigentlich über die datengestützte Kommune reden und das Thema Open, also sagen wir es mal so, die Aufwände für die datengestützte Kommune sollte nicht auf dem Rücken von Open passieren. Also das ganze Thema Data Governance, Lineages, was da eben aufgebaut werden muss. Ne? Und ja, aber auch da ist es wieder was, ne, wo eigentlich die Länder nochmal ein ganz wichtiger Partner sind, weil im Grunde ja auch die schwachen Kommunen dadurch gestützt werden kann. Und so ist es ja oft in den E-Government-Gesetzen verankert, ne, dass halt eben Lösungen, wenn es praktisch um technische Aufwände geht, auch durch das Land unterstützend bereitgestellt werden. Also da sollte man vielleicht auch aus Open Government Perspektive sich ja mehr mit reinhängen. Also wenn es zum Beispiel um die Skalierbarkeit von Beteiligungsportalen geht, wenn es um Open Data Plattformen geht, wo sich mandatiert die Kommune, auch wenn sie klein ist und sich keine eigene aufbauen will und auch, sagen wir es mal so, standardkonform so gut wie möglich abgesichert sein will, eben bei den Landesportalen, dass das dann halt irgendwie von den Kommunen stärker genutzt werden kann, da die Attraktivität steigt. Ne? Ja, also diese ganze Beziehung Bund, Länder, Kommunen, die kann eigentlich daran nur wachsen. Ja, also Open Data ist ja auch nochmal ein Thema. Ich denke, da muss ich mal noch eine Sendung drüber machen. Da hatte ich schon mal eine. Aber Open Data wird ja immer, immer wichtiger. Und ich glaube, da tut sie auch einiges. Sebastian, du wolltest gerade noch was sagen. Nee, ich habe nur zustimmend genickt. Ach, das war eine zustimmende Nickung, okay. Genau, ja, aber du hast recht. Also das Thema Open Data ist natürlich Also ich hab da beide recht, das ist aus Open Government gar nicht wegzudenken. Aber man muss auch so ehrlich sein und sagen, dass es an vielen Stellen halt auch mit Open Government gleichgesetzt wird und das nicht immer nur Vorteile hat, weil natürlich die Herausforderungen, die mit Open Data einhergehen, sei es finanzieller, technischer, sonstiger, rechtlicher Natur und auch die Vorbehalte und Probleme, dann auch schnell auf die Idee hinter Open Government übertragen werden, wobei es nicht automatisch heißt, dass ich jetzt Open Data machen muss, nur um das Leitbild von Open Government verstanden zu haben. Und deswegen hatte ich eingangs ja auch gesagt, der Diskurs hat sich natürlich verändert. Also in den Anfangszeiten, wo der Begriff Open Government aufkam, war es fast ausschließlich Open Data, über das man geredet hat. Daher kam das. Davon sind wir längst weg, ohne dass wir darüber hinweg sind. Das vielleicht, weil das da wäre Olli jetzt gleich wieder eingehakt. Also wir sind nicht darüber hinweg. Es ist nach wie vor wichtig und es ist wahrscheinlich mit eines der wichtigsten Themen. Aber es ist nicht das alleinige Thema. Und man muss, glaube ich, auch wenn man mit Akteuren wie Kommunen spricht, die natürlich eine sehr, sehr schwere Last in der Verwaltung tragen, insbesondere jetzt in der Krise, natürlich vorsichtig sein, Vorschläge zu machen, die von denen man weiß, dass sie auch starke Aufwände und Last erfordern. Deswegen muss man Diskurse führen, wo man eben gerade aufklärend darauf hinwirkt, auch Vorbehalte abzubauen. Das ist gerade bei Open Data natürlich eines der Dauerthemen. Also es geht vielfach darum, Vorbehalte abzubauen. Das betrifft aber auch Beteiligung. Auch Beteiligung hat, wie man vielleicht dort, wo Olli herkommt, sagt, ein Geschmäckle. Und auch das gilt es natürlich durch Aufklärung und durch Positivbeispiele abzubauen. Aber man muss auch sagen, es geschieht ja alles nicht seiner selbst wegen. Also ich will niemanden zu Open Government bekehren, nur damit Open Government passiert, sondern nein. Also wir müssen darüber reden, wo kann uns das helfen, besser zu werden? Wo kann uns das helfen, Bürgerinnen und Bürger besser einzubeziehen? Wo kann uns das dabei helfen, bessere Lösungen zu implementieren, weil wir mehr Stakeholder eingebunden haben, weil wir die Nutzerinnen gefragt haben, wo kann uns das helfen, Vertrauen aufzubauen, wo wir es vielleicht verloren haben. All diese Faktoren sind wichtig hinter dieser Frage, warum machen wir Open Government? Und gerade wenn wir eben in den Ebenen weiter runtergehen, wo, wie Olli sagte, wo quasi Open Government in Fleisch und Blut dann gemacht wird, ist es halt umso wichtiger, weil da kann auch, muss man auch sagen, da kann auch fast noch mehr schief gehen. Weil wenn ich es mir erstmal mit meinem Nachbar verscherzt habe, um das überspitzt auszudrücken, dann lässt sich das natürlich nicht so einfach reparieren, als wenn man sagt, na gut, das Gesetz hat nicht so ganz gewirkt, dann vielleicht braucht es eine Gesetzesnovelle, weil wir hier ein Problem festgestellt haben. Da reden wir, wie Olli eingangs gesagt hat, natürlich über ganz andere Dimensionen. Aber es ist natürlich am lohnenswertesten. Das sieht man ja aus dem Projekt Regionale Open Government Labore. Dort spielt die Musik auch, ne? Und das entscheidet sich auch zum Beispiel, was können wir im Rahmen der Open Government Partnership auch an diese Partnership zurückgeben. Ich bin nämlich der Meinung, wir können als Deutschland an diese Partnership auch zurückgeben, wie Olli gesagt hat, wie können wir in diesem föderalen Konstrukt mit Open Government umgehen, es vorantreiben und auch davon lernen und daraus Lösungen entwickeln, von denen auch andere, es gibt ja auch andere föderale Staaten, die in der OGP sind, lernen können. Und da blickt man ganz neugierig im Übrigen auf Deutschland unter der Frage, wie machen die das? Also wir sind natürlich in der OGP auch ein bisschen dafür bekannt, dass wir diejenigen sind, bei denen es wieder besonders kompliziert ist. Das kennen wir auch aus anderen Kontexten. Aber man ist eben auch neugierig und gespannt darauf, wie wir denn damit umgehen und was wir daraus lernen. Und das regionale Open Government Labor Projekt ist da auf große Aufmerksamkeit gestoßen. Also diese Gleichsetzung von Open Data und Open Government, die lange Zeit so ganz tief im Bewusstsein der Verantwortlichkeiten war und hat ja auch dazu geführt, dass letztendlich das Thema in irgendeiner Weise meistens bei E-Government Digitalisierung, Verwaltungsmodernisierung angesiedelt war, weil es auch so beim BMI da verankert war und auch, sagen wir es mal, so früh dort aufgegriffen wurde und klar, also das hat dann natürlich auch dazu geführt, dass eben das so weit oder so stark isoliert war von der Stadtentwicklung, von, sagen wir es mal, so diesen ganzen Bereichen, wo auch die klassische Beteiligung oder die Nähe am Bürger eigentlich eher traditionell verhaftet war. Ne? Und vielleicht war das auch, keine Ahnung, die Sehnsucht des Inneren, den Kulturwandel, der auch nötig ist in der Verwaltungsmodernisierung, in der Verwaltungsdigitalisierung, eben über diese Zusammenarbeit, über die Öffnung eben zu katalysieren. Grundsätzlich ist es ja auch cool. Es ist ja schon okay. Es hat nur praktisch dazu geführt, dass es irgendwie so plötzlich zwei Stränge gab. Ne? Und interessant ist auch so international zu sehen, wo praktisch unterschiedlich Open Government angesiedelt ist. Ne? Also da hat man dann Kenia, wo das dann viel mehr um Open Contracting geht, bei dem dortigen Finanzminister, beim Ombudsmann und so weiter angesiedelt ist. Dann hat man andere Nationen, die so ganz generell Staatsmodernisierung, wie das auch Obama so irgendwie, da sollte oder die Idee war quasi auch in der Zusammenarbeit mit Tech-Firmen letztendlich mal irgendwie die ganze Verwaltung auf die Kette zu kriegen. Da ist übrigens das Thema Open Data mittlerweile beim Foundations for Evidence-Based Policy Making Act drin gelandet und da natürlich auch sehr gut aufgehoben. Und so haben so verschiedene Nationen ihr eigenes Initial gehabt, um Open Government irgendwo zu verorten. Ich finde ganz spannend. Und bei uns ist es halt immer so im Digitalen oder in der Verwaltungsspitze gewesen, so von wegen hier, das ist was Neues, ne? Das nehmen wir doch zum Oberbürgermeister, zur Oberbürgermeisterin. Und jetzt geht's darum, dass quasi ja da halt einfach die ganzen Synergien und die ganzen Schnittmengen eben mit anderen Gewerken viel besser noch zu bespielen. Aber das setzt sich natürlich fort, auch in jedem Bundesressort ist es anders aufgehangen und auch bei den Ländern, mit denen wir jetzt reden, auch dort ist es auch an unterschiedlicher Stelle. Und ich würde auch sagen, es gibt da, glaube ich, kein Patentrezept und ich könnte jetzt auch nicht sagen, da gibt es jetzt irgendwie eine Empfehlung, wo man das Thema aufhängen sollte, weil das eben kein Thema für sich ist, sondern ein Dachbegriff und damit ein Querschnittsthema und man kann sich Open Government aus unterschiedlichen allesamt legitimen Blickwinkeln nähern und muss auch nicht immer automatisch die komplette Breite von Open Government abdecken, sondern man kann eben, wie Olli sagte, man kann das aus der Perspektive Korruptionsbekämpfung, Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Wirtschaftsförderung, Standortpolitik, das an verschiedensten Stellen kann man sich dem Thema nähern und die Zeit und die Erfahrung wird erst zeigen, wo sich quasi gute Rezepte herausbilden, wo es am besten klappt und wo auch nicht. Also man muss ja auch sagen, es macht auch nicht überall Sinn. Aber muss man vielleicht an manchen Stellen auch erstmal herausfinden und oder eben auch wissenschaftlich näher begutachten lassen, wo vielleicht Potenziale sind, die die Verwaltung an der einen oder anderen Stelle für sich selber noch nicht erkannt hat. Also der ganze Bogen vom Rechtsstaat ist halt nochmal ein echt spannendes Ding, weil das ist ja letztendlich schon ein starkes Fundament, wo praktisch von der Gesetzgebung, ne, wo auch die OECD sagt, da muss eigentlich viel mehr Multi-Stakeholder-Entwicklung rein, ne, über bis hin zur Rechtsprechung, zur Judikative, die Öffnung von Urteilen, von Entscheidungen und aber auch noch die Verwaltung der Justiz. Das ist ein total spannendes Ding, was sehr elementar ist für unsere Gesellschaft und wo ich glaube, dass es da auch nochmal wirklich richtig, richtig interessant wird. Ich glaube, das Thema Open Government ist so ähnlich wie das Thema Digitalisierung. Es hat eigentlich jeder mit auf dem Zettel zu haben und jedes Ressort muss sich wenigstens mit dieser Idee beschäftigen. Was ist in meinem Ressort möglich zum Thema Offenheit, Transparenz und wo macht es auch überhaupt gar keinen Sinn? Also ich denke, die Geheimdienste werden mit Open Government eher weniger anfangen können. Würde ich gar nicht mal so sagen, ehrlich gesagt, weil also zum einen ist natürlich, glaube ich, mittlerweile zumindest entsprechend einschlägige Rechtsprechung nicht so, dass es irgendwelche Bereichsausnahmen für derartige Sachen gibt, wie jetzt Open Data oder das Informationsfreiheitsgesetz. Aber man darf jetzt auch nicht den Fehler machen und gleich davon ausgehen, dass Open Government zu machen oder zu praktizieren heißt, dass man da irgendwo einen Schalter umlegt und dann ist alles offen. Keineswegs. Es mag eben auch in sensiblen Bereichen Tätigkeitsfelder geben, wo es sehr wohl Sinn machen kann, offen vorzugehen. Ich will da nur das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik nennen. Das ist eine Sicherheitsbehörde, aber auch die machen Open Government. Dort gibt es einen schon länger laufenden Multi-Stakeholder-Prozess, wo in Workshops in offenen Formaten mit zivilgesellschaftlichen und wissenschaftlichen Akteuren gearbeitet wird. Und das ist jetzt nur das Beispiel, das ich kenne. Ich würde vermuten, da gibt es in vielen anderen Bereichen natürlich auch Vorhaben. Und wir sprechen im Kontext der OGP mit dem Bundesverteidigungsministerium genauso wie mit dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Das sind zwei, was Open Government anbelangt, völlig unterschiedlich aufgestellte Ressorts. Aber das ist erstmal nicht die Frage, sondern wir, wie du sagst, wir versuchen uns damit zu beschäftigen, was ist wo möglich und auch was wird wo schon gemacht, ohne dass wir es vielleicht wissen oder ohne dass es eben unter dem Begriff Open Government bekannt sein könnte. Also Olli und Sebastian, es macht riesengroßen Spaß, sich mit euch zu unterhalten. Ich möchte aber jetzt so langsam mal die Kurve Richtung Ende nehmen, weil wir die Stunde nicht so ganz dolle reißen wollten eigentlich. Gibt es noch irgendwas Essentielles, was wir jetzt noch vergessen haben zum Thema OGP? Überhaupt Open Government? Es gibt die Open Government Week demnächst. Sehr gut, hätte ich fast vergessen. Also da kann man sich selbst einbringen als Kommune, als Land, als Bund, als Zivilgesellschaft, aber man kann natürlich auch anlässlich derer mal in die Welt schauen, was da so passiert, als, sagen wir es mal so, Werkschau, als globale Werkschau, sicherlich spannend, findet man im Netz. Sebastian? Genau, ist der 17. bis 21. Mai, opengovweek.org. Und interessanterweise war das auch keine Erfindung der OGP, sondern der Italiener, die vor dem Problem standen, wir kriegen dieses Thema Open Government nicht in die Fläche, was machen wir da? Und dann haben die eine Open Government Week gemacht. Ich bringe das jetzt auf Italienisch leider nicht über meine Zunge, aber die waren damit so erfolgreich, dass die im ganzen Land über eine Woche Tausende von Menschen für dieses Thema begeistert haben. Schulklassen, Universitäten, Kommunalverwaltungen bis hin zur Ministerin, die in der Halbzeit von der Fußballübertragung über dieses Thema gesprochen hat. Und das muss man sich für italienische Verhältnisse nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Und das hat die OGP begeistert und die anderen Teilnehmerstaaten. Und jetzt gibt's das eben global für alle mit der gleichen Idee, da sich einmal im Jahr so ein bisschen den Rummel zum Vorteil zu machen. Und wie Olli sagte, jeder kann da Aktivitäten auf dieser Webseite eintragen. Das landet dann auf einer Weltkarte. Man kann sich angucken, was in anderen Ländern passiert. Man kann sich unter den entsprechenden Social-Media-Hashtags da mit anklinken und kann seine Aktivitäten da sichtbar machen. Und das kann alles sein, von der Veranstaltung bis der Vorstellung von einer neuen Publikation oder dergleichen. Alles, was irgendwie mit Open Government zu tun hat, passt da rein. Packt man natürlich auch in die Shownotes. Selbstverständlich. Und vielleicht findet ja das Bundeskanzleramt noch irgendwo ein Marketingbudget, um eine Open Government Week Deutschland zu machen. Warum müssen wir das klonen? Also können wir uns mal. Wir versuchen jetzt erstmal für diese auch ein bisschen Werbung zu machen und informieren alle Stakeholder, die wir so informieren können und hoffen, dass es auch eine größere Zahl an Aktivitäten aus Deutschland gibt, die man dann nachher auf dieser Landkarte findet. Wir versuchen vielleicht auch selber was aufzustellen. Von ein paar anderen wissen wir auch schon. Und dann ist es schon mal auch ein Indiz dafür, ob sowas auch angenommen wird. Es gibt ja auch vergleichbare Aktivitäten, der Open Data Day, der immer im, ich glaube, März stattfindet, korrigiert mich, der hat sich ja auch etabliert als so ein Fixpunkt, bei dem um die ganze Welt zu Open Data was passiert. Und das ist natürlich ein Modell, das zur Aktivierung gerade der Fachcommunity natürlich ein ganz, ganz gutes Mittel ist. Ja, und letztendlich ist Update Deutschland ja im weitesten Sinne was Ähnliches. Passt nur nicht ganz in die Open Government Week, aber ja. Was ich gesehen. Wovon ich noch immer so ein bisschen träume, mit Blick jetzt auf OGP Local, wo ja auch Aufruf im Dezember ist, da ist ja übrigens der OGP Summit in Südkorea diesmal, wäre eine Bewerbung eines Grenzgebiets, also eines europäischen also zwischen Deutschland und Holland oder Deutschland und Frankreich. Also falls jetzt hier den Podcast eine Kommune oder eine Region, eine Grenzregion hört, das wäre, ich habe das mit der OGP auch schon mal so rückgekoppelt und die fänden das spannend. Das wäre quasi so die erste Bewerbung auf lokaler Ebene zwischen zwei Nationen im Grenzgebiet. Das wäre schon irgendwas ganz Spannendes. Das ist so eine europäische Sache. Genau, gibt es ja in Deutschland ganz tolle Städte, die quasi auf beiden Seiten von Grenzen existieren. Also Aufruf geht in diese Richtung, bewerbt euch und ich denke, da gibt es jede Menge zu tun. Also Oliver, Sebastian, vielen, vielen Dank, dass ihr bei mir wart im Podcast. Vielen Dank, Thorsten. Ich glaube, wir haben hier ganz viele Informationen preisgegeben, zur Verfügung gestellt und ich hoffe, allen Zuhörern hat es auch soweit gefallen. Kostenlos und offen. Kostenlos und open ist es sowieso. Genau, also der eGovernment Podcast ist ein kostenloses Produkt und erscheint auch unter einer Creative Commons Lizenz und vielen Dank, dass ihr alle zugehört habt. Vielen Dank an euch beide, dass ihr da wart und bis zum nächsten Mal. Eine Produktion vom Podcast Funkhaus.